Erklärung des Nuklearwaffeninstituts der DEVJK. Nach der Konzeption der Partei der Arbeit Koreas zur Entwicklung der strategischen nuklearen Streitkräfte führten die Wissenschaftler und Techniker des Nuklearwaffeninstituts der DEVJK in der Atomteststation im Norden einen Kernexplosionsversuch für die Beurteilung der Stärke eines neu erforschten Kernsprengkopfes durch. Im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Versuch richtete das ZK der Partei der Arbeit Koreas an die Atomwissenschaftler und Techniker in der Atomteststation im Norden einen herzlichen Glückwunsch. Beim Nukleartest wurden Struktur, Bewegungseigenschaften, Leistungsfähigkeit und Stärke des normierten und standardisierten Kernsprengkopfes, mit dem man die strategischen ballistischen Raketen der Fassung Artillerietruppen der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee ausrüsten kann, endgültig überprüft und bestätigt. Nach der Analyse des Testes wurden bewiesen, dass die Messwerte wie die Koeffizienten der Explosionsstärke und der Atommaterialnutzung mit den Rechnungswerten identisch sind. Es wurden auch festgestellt, dass es keine Emission der radioaktiven Stoffe und keinen negativen Einfluss auf die ökologische Umwelt gab. Mit der Normierung und Standardisierung des Kernsprengkopfes haben wir nun unbestreitbar die Technik für die Produktion verschiedener spaltender Materialien und für deren Nutzung in der Hand und sind in der Lage, allerlei verkleinerten, leichten und unterschiedlichen Kernsprengköpfe mit größerer Schlagkraft so viel wie nötig herzustellen. So hat die Ausrüstung der Volksarmee mit der Kernwaffen ein höheres Niveau erreicht. Diesmalige Test an atomarer Sprengkopfexplosion ist ein Kettenglied der praktischen Gegenmaßnahmen gegenüber Drohungen und Sanktionen seitens der USA und weiteren feindseligen Kräfte, die die strategische Stellung unserer Republik als Atommacht hartnäckig negieren und ihre staatlichen Rechte zum Selbstschutz mit allem Bösen problematisieren und eine Demonstration des harten Willens unserer Partei und unseres Volkes, dass wir bereit sind, den Feinden Gegenschlag zu versetzen, wenn sie uns antasten. Die Maßnahmen zur qualitativen und quantitativen Verstärkung der staatlichen Atomstreitkräfte für den Schutz unserer Würde und Existenzrechte vor der zunehmenden Atomkriegsgefahr durch die USA und zum Schutz des wahren Friedens werden weiter getroffen. Pyongyang, der 9. September, Zuzei 105, 2016.